Lektion 8. Text 2. Und wann gehen wir ins Filmmuseum? Nein, nein, wir sind noch nicht fertig. Bitte Ruhe. Wir müssen noch einmal über Freitag reden. Da wollen wir doch zusammen ausgehen. Was möchtet ihr denn machen? Ja, Pat? Ich möchte gerne mal ins Filmmuseum gehen. Da gibt es ganz interessante alte Apparate und ein Kino. Und dort ist die größte deutsche Filmbibliothek. Wir können auch ins Goethehaus gehen, das Geburtshaus von Goethe. Da sind die Zimmer noch so wie vor 200 Jahren. Und da gibt's sehr schöne alte Möbel. Ach nein, Museum, das ist doch langweilig. Dazu habe ich keine Lust. Und das Goethehaus kenne ich schon. Ich möchte gern mal zum Flughafen fahren. Das ist der zweitgrößte in Europa. Und da gibt es ein Flugzeugschau und ein tolles Einkaufszentrum. Oh nein. Nein. Am Flughafen kann man doch nichts machen. Da gibt's doch nichts zu sehen. Nur Flugzeuge. Ich möchte gerne ins Städel gehen. Da gibt es Bilder der bekanntesten europäischen Maler, alte und moderne. Immer nur Europa. In der Schirm gibt es eine Ausstellung über afrikanische Kultur. Die zeigen Kunsthandwerk aus Afrika. Was ist denn der Schirm? Das heißt nicht der Schirm, das heißt die Schirm. Das ist die neue Kunsthalle am Römer. Tja, das ist schwierig. 6 Leute und 5 verschiedene Ideen. Pat möchte ins Filmmuseum gehen. Selma will ins Goethehaus, Pascal zum Flughafen, Vejan ins Städel und Nelson in die Schirm. Und Ramon sagt gar nichts. Wohin möchten Sie denn gehen, Ramon? Das weiß ich nicht. Mir ist alles recht. Aber alles können wir an einem Vormittag nicht machen. Und Sie? Wohin möchten Sie denn gehen? Ich finde die Idee von Nelson sehr gut. Wir können doch zuerst in die Schirm gehen und wenn wir dann noch Zeit haben, gehen wir ins Goethehaus. Das ist nicht weit. Das ist eine gute Idee. Ja, prima. Und Pascal kann uns das Goethehaus zeigen. Sie kennt es ja schon. Gut, dann treffen wir uns morgen früh um 9 Uhr vor dem Römer. Wisst ihr alle, wie man da hinkommt? Mit der S-Bahn. Nein, nicht mit der S-Bahn. Mit der U-Bahn, mit der U4. Die fährt direkt zum Römer. Aber man kann auch mit der S-Bahn oder U-Bahn zur Hauptwache fahren und dann durch die neue Kreml zum Römer laufen. Das ist nicht weit. Und ins Filmmuseum und ins Städel gehen wir später einmal. Das läuft uns ja nicht weg. So, dann tschüss bis Freitag. Seid bitte pünktlich. 9 Uhr am Römer. Ja, ja. Und wann gehen wir ins Filmmuseum? Und ins Städel? Und wann fahren wir zum Flughafen?